Schon seit Wochen in meiner linken Brust und stetiges Pochen. Immer klopf, klopf und ich krieg's nicht gebändigt. Immer roter Kopf und schwitzige Hände. Ich soll was essen? Nein, kein Hunger. Das ist, warum ich die Figur von Heidi Klum hab. Ey, und mein Radio, ich kann's nicht leiden. Denn immer bei Adele muss ich bitterlich weinen. Und unkonzentriert in meinem Kopf Kuddelmuddel. Geh nicht vor die Tür, meine Knie wackelt Pudding. Herr Doktor, Herr Doktor, ist schon zu spät. Ich glaub, ich hab meinen Kopf verdreht. Ich glaub, es ist was Ernstes. Mehr als ein Infekt bringt mir Schwestern und Ärzte. Ich hab mich angesteckt. Es hat mich so erwischt. Es ist was Chronisches, gibt mir die stärkste Medizin. Ich glaub, es ist was Ernstes. Was Ernstes. Was ist mit mir? Ich komm nicht klar. Alles kribbelt, nix ist wie's war. Ich dachte, es wär flüchtig, als wir uns trafen. Jetzt bin ich süchtig nach deinem blauen Haken. Mann, wie krieg ich dieses Grinsen weg? Wo ist das Gegengift? Ich brauch ein Antisept. Sag, ist die Hoffnung verloren? Bring mir Profs und Doktoren. Ich glaub, es ist was Ernstes. Mehr als ein Infekt. Bring mir Schwestern und Ärzte. Ich hab mich angesteckt. Es hat mich so erwischt, es ist was Chronisches, gibt mir die stärkste Medizin. Ich glaub, es ist was Ernstes. Was Ernstes. Es helfen keine Tropfen und keine Tabletten. Was ich brauch, bist du, um mich zu retten. Mein Zustand kritisch, also tu was bitte. Was ich brauch, bist du. Ich glaub, es ist was Ernstes. Mehr als ein Infekt. Bring mir Schwestern und Ärzte. Ich hab mich angesteckt. Es hat mich so erwischt. Es ist was Chronisches, gib mir die Stärke.